Ich steh vor deines Herzens Tür, möchte gerne kehren ein bei dir. Oh, gib dein Herz zur Wohnung mir, ich mach es frei und rein. Oh, öffne mir, ich schenke dein Herz voll Fried und Freud. Oh, öffne mir noch heut. Noch warte ich und klopfe an. Lass dich befreien aus Satans Bahn. Ich bin's, der dich erretten kann und Frieden dir verleiht. Schenke Ruhe dir, dann wird dein Herz voll Fried und Freud. Oh, öffne mir noch heut. Doch lässt du mich heut von mir gehen, verschmähst mein Klopfen, Mahnen, Flehen, dann ist, o Mensch, um dich geschehen, dein Teil ist ewig mein. O, öffne mir, ich schenke Ruhe dir, dann wird dein Herz voll Fried und Freude.